Von der Schamanin ist das komplette Genom entschlüsselt worden. Die wesentlichen Ergebnisse haben wir ja bereits diskutiert, sagt Haag. Was ließe sich jetzt noch unternehmen? Theoretisch könnten wir die nichtmenschlichen Anteile der DNA-Bibliothek auf Pathogene, wie das Erbgut der Tuberkuloseerreger oder das HPV-Virus untersuchen. Nur ist das Felsenbein, das das Innenohr umschließt, kein guter Ort dafür, weil dort kaum Krankheitserreger zu finden sind. Man müsste also einen Backenzahn opfern, ihn der Schamanin ziehen, aufschneiden und die Zahnpulpa ausbohren. Danach ließe sich der Eingriff restauratorisch kaschieren und der Zahn wieder in den Kiefer einsetzen. Aber will man das? In solchen Situationen ist abzuwägen, wie schwer das Forschungsinteresse wiegt. Die Schamanin hat im letzten Jahrhundert genügend massive Eingriffe ertragen müssen. Die Frage ist auch, mit welchen Pathogenen im Mesolithikum zu rechnen ist. Die Pest etwa kommt erst gut 4000 Jahre später nach Europa. Überhaupt handelt es sich bei vielen Infektionskrankheiten um Zoonosen, also um Krankheiten, die von Erregern ausgelöst werden, die von Tieren auf Menschen übergesprungen sind. Covid-19 lässt grüßen. Deren Zahl explodiert mit der Landwirtschaft, als Menschen in großer Zahl dicht an dicht mit Haustieren lebten. Das geschieht in Mitteleuropa erst 1500 Jahre nach der Schamanin. Allein aus Neugier nachzuschauen, welche Krankheiten sie eventuell gehabt haben könnte, erscheint als nicht vertretbar. Da sind sich alle einig. Auf den ersten Blick mag es verlockend erscheinen, in ihrem bereits vorliegenden Genom nach jenen Stellen zu fahnden, die für Krankheiten verantwortlich sein könnten, die traditionell im Zusammenhang mit Schamanismus diskutiert werden.